Abyssinien 284 bis 324 von Friedrich von Schiller und Johann Wolfgang von Goethe. 284. Die höchste Harmonie. Ödipus reißt die Augen sich aus, Jokaste erhängt sich, beide schuldlos, das Stück hat sich harmonisch gelöst. 285. Aufgelöstes Rätsel. Endlich ist es heraus, warum uns Hamlet so anzieht, weil er, merket das wohl, ganz zur Verzweiflung uns bringt. 286. Gefährliche Nachfolge. Freunde, bedenket euch wohl, die tiefere, kühnere Wahrheit laut zu sagen, sogleich stellt man sie euch auf den Kopf. 287. Xenien. Muse, wo führst du uns hin? Was gar zu den Manen hinunter? Hast du vergessen, dass wir nur monodistischen sind? 288. Muse. Desto besser, geflügelt wie ihr, dünnleibig und luftig, Seele mehr als Gebein, wischt ihr als Schatten hindurch. 289. Acheronta movebo. Hölle, jetzt nimm dich in Acht, es kommt ein Reisebeschreiber, und die Publizität deckt auch den Acheron auf. 290. Sterilemque tibi proserpina vacam. Hekate, keusche, dir schlacht ich, die Kunst zu lieben, von Manso. Jungfer noch ist sie, sie hat nie was von Liebe gewusst. 291. Elpenor. Muss ich dich hier schon treffen, Elpenor? Du bist mir gewaltig vorgelaufen, und wie, gar mit gebrochenem Genick? 292. Unglücklicher Eilfertigkeit, ach, wie sie Freiheit schrien und Gleichheit, geschwind wollt ich folgen, und weil die Trepp mir zu lang deuchte, so sprang ich vom Dach. 293. Achilles. Vormals im Leben ehrten wir dich wie einen der Götter. Nun du tot bist, so herrscht über die Geister dein Geist. 294. Trost. Lass dich den Tod nicht reuen, Achill. Es lebet dein Name in der Bibliothek schöner Scientien hoch. 295. Seine Antwort. Lieber möcht ich fürwahr dem Ärmsten als Ackerknecht dienen, als des Gänsegeschlechts Führer sein, wie du erzählst. 296. Frage. Du verkündige mir von meinen jungen Nepoten, ob in der Literatur beide noch walten und wie. 297. Antwort. Freilich walten sie noch und bedrängen hart die Trojaner, schießen manchmal auch wohl blind in das Blaue hinein. 298. Frage. Melde mir auch, ob du Kunde vom alten Peleus vernahmest, ob er noch weit geehrt in den Kalendern sich liest. 299 Antwort. Ach, ihm mangelt leider die spannende Kraft und die Schnelle, die einst des G-Sternchen herrliche Seiten belebt. 300 Ajax. Ajax, Telamons Sohn, so musstest du selbst nach dem Tode noch forttragen den Groll wegen der Rezension? 301 Tantalus. Jahrelang steh ich so hier zur Hippokrene gebücket, lechzend vor Durst, doch der Quell will ich ihn kosten zerrinnt. 302 Phlegyaske miserimus omnes admonet. O ich Tor, ich rasender Tor, und rasend ein jeder, der auf des Weibes Rat horchend den Freiheitsbaum pflanzt. 303 Die dreifarbige Kokarde. Wer ist der Wütende da, der durch die Hölle so brüllet und mit grimmiger Faust sich die Kokarde zerzaust? 304 Agamemnon. Bürger Odysseus, wohl dir, bescheiden ist deine Gemahlin, strickt dir die Strümpfe und steckt keine drei Farben dir an. 305 Porphyrogeneta, den Kopf unter dem Arme. Köpfe schaffet euch an, ihr Liebten, tut es bei Zeiten. Wer nicht hat, er verliert auch, was er hat, noch dazu. 306 Sisyphus. Auch noch hier nicht zur Ruh, du Unglückselger, noch immer rollst du bergauf wie einst, da du regiertest den Stein. 307 Sulzer. Hüben über den Urnen, wie anders ist's, als wir dachten. Mein aufrichtiges Herz hat mir Vergebung erlangt. 308 Haller. Ach, wie schrumpfen all hier die dicken Bände zusammen. Einige werden belohnt, aber die meisten verziehen. 309 Moses Mendelssohn. Ja, du siehst mich unsterblich. Das hast du uns ja in dem Phädon längst bewiesen. Mein Freund, freue dich, dass du es siehst. 310 Der junge Werther. Worauf lauerst du hier? Ich erwarte den dummen Gesellen, der sich so abgeschmackt über mein Leiden gefreut. 311 L. Sternchen. Edler Schatten, du zornst? Ja, über den lieblosen Bruder, der mein modernd Gebein lässet im Frieden nicht ruhn. 312 Dioskuren. Einen wenigstens hofft ich von euch hier unten zu finden, aber beide seid ihr sterblich, drum lebt ihr zugleich. 313 Unvermutete Zusammenkunft. Sage, Freund, wie find ich denn dich in des Todes Behausung? Ließ ich doch frisch und gesund dich in Berlin noch zurück. 314 Der Leichnam. Ach, das ist nur mein Leib, der in Almanachen noch umgeht, aber es schiffte schon längst über den Lethe der Geist. 315. Peregrinus Proteus. Siehest du Wieland, so sag ihm, ich lasse mich schönstens bedanken, aber er tat mir zu viel Ehr an, ich war doch ein Lump. 316. Lucian von Samosata. Nun, Freund, bist du versöhnt mit den Philosophen? Du hast sie oben im Leben, das weiß Jupiter, tüchtig geneckt. 317. Geständnis. Rede leiser, mein Freund, zwar hab ich die Narren gezüchtigt, aber mit vielem Geschwätz oft auch die Klugen geplagt. 318. Alcibiades. Kommst du aus Deutschland? Sieh mich doch an, ob ich wirklich ein solcher Hasenfuß bin, als bei euch man in Gemälden mich zeigt. 319. Martial. Xenien nennet ihr euch, ihr gebt euch für Küchenpräsente? Ist man denn mit Vergunst spanischen Pfeffer bei euch? 320. Xenien. Nicht doch, aber es schwächten die vielen wässrigten Speisen so den Magen, daß jetzt Pfeffer und Wermut nur hilft. 321. Einer aus dem Chor fängt an zu rezitieren. Wahrlich, nichts Lustigers weiß ich, als wenn die Tische recht voll sind von Gebacknem und Fleisch und wenn der Schenke nicht säumt. 322. Vorschlag zur Güte. Teilt euch wie Brüder, es sind der Würste gerade zwei Dutzend, und wer Astyanax sang, nehme noch diese von mir. 323. Muse zu den Xenien. Aber jetzt rat ich euch, geht, sonst kommt noch gar der Gorgona-Fratze oder ein Bandoden von Haschka hervor. 324. An die Freier. Alles war nur ein Spiel, ihr Freier, lebt ja noch alle, hier ist der Bogen, und hier ist zu den Ringen der Platz.